dass ein Kind, das so zeichnen konnte, zu gefährlich war für ihn. Zumal er sich auf diesem Bild selbst wiedererkannt hat. Der Mörder sieht tatsächlich so aus. Und deshalb hat er Sammy? Ja. Wie seine Mutter? Nicht ganz so. Er hat ihn nur erschlagen und im Tiefkühlraum versteckt unter einem Stapel von Konserven. Und den Pullover und die Taschen, das Bild, in die Tonne gesteckt und angezündet. Und dann hat er sich aus dem Staub gemacht. Wer hätte Sammy in den nächsten Tagen schon vermisst? Sie haben ja selbst gesagt, die Grippe geht um. Der stumme Mund von Olwyn McRae mit Cornelia Frobös als Mary, Hermann Lause als Bob, Gerlinde Locker als Sally und Raul Wolfgang Schnell als Inspektor Prentice. Ton und Schnitt Fritz Gortner und Iris Hartmann, Regie Andreas Weber-Schäfer. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1982. Nächste Woche um diese Zeit ermittelt an dieser Stelle Friedrich Ahnys bekanntester Serienheld, Tabor Süden. Er fahndet nicht nach Räubern und Mördern, sondern nach vermissten Personen. Immer wieder ist Tabor Süden berührt von den Beweggründen der Menschen, von einem Tag auf den anderen aus ihrem gewohnten Leben zu verschwinden und heimlich abzutauchen. Oft hat sich einer aus Angst und Einsamkeit nur in etwas verrannt, eine andere will sich endlich von einer unerträglichen Last befreien und manchmal steckt hinter dem Verschwinden tatsächlich ein Verbrechen. Vielleicht aber lässt sich auch eins verhindern, wenn der Verschollene frühzeitig gefunden wird. Auf der Suche nach der Soufflöse Marianne Zwirn folgt Tabor Süden ihren Spuren und Schatten, befragt Nachbarn und Theaterkollegen, sucht nach Hinweisen auf ihren Aufenthaltsort. Allmählich gewinnt er ein Bild von Mimi als einem Menschen, der keine Kompromisse macht. Tabor Süden und die verschwundene Soufflöse von Friedrich Ahny am 26. September um 0:05 Uhr.